Wenn Fritz im Netz, dann www.fritz.de. Ja, und wenn Fritz heute Nacht live, dann von der Mayday Party in der Berliner Arena, die 11. Mayday Party. Und den wir dann noch so ausklingen hören, das ist wahrscheinlich noch DJ Dan. Wir übertragen euch den Sound der Mayday Party und wir übertragen ihn nicht nur hier in Berlin und Brandenburg, sondern auch mit dem Schweizer Rundfunk zusammen in der Schweiz. Der S3 ist angeschlossen, Radio Bremen 4 ist angeschlossen, Enjoy Radio in Hamburg ist angeschlossen und jetzt auch 1 live beim WDR. Hallo alle ihr samt da draußen. Und hier findet jetzt im Studio ein kleiner Wechsel statt. Ich werde mich verabschieden. Volker Düspol ist jetzt dazugekommen. Volker war eben noch in der Halle. Eine wird bleiben, nämlich Frauke Niemeyer, die ist immer noch in der Halle. Wie war es denn überhaupt? Ja, gute Stimmung in der Halle. Wirklich toll, was los. Und also es kommt auch gut rüber, glaube ich, im Radio. Man hört die Leute jubeln und die gehen voll mit. Und sie jubeln immer noch. Und ich glaube, wem jubeln sie denn jetzt wohl zu? Vielleicht könnte Frauke uns das mal erzählen. Mal abwarten, ob sich Frauke meldet. Ich bin schon da. Du bist schon da, ja, wie immer. Großartig. Ja, du lagst in der Tat gar nicht so falsch mit DJ Dan. Der liegt gerade in den letzten Zügen. Volker, du warst schon da, habe ich gehört. Ja, ich war da, klar. Das ist ja komisch, dass wir uns gar nicht getroffen haben. Es sind doch nur 6.000 Leute hier. Genau, eigentlich also, ein Wunder. Mitternacht ist ganz klar die heiße Phase auf diese Mayday. Also das wird hier ziemlich deutlich. In der Berliner Arena, dem alten Busdepot, sind in der Tat 6.000 Leute auf den Beinen. Und so sie nicht gerade im Chill-Out-Zelt sich schlafen gelegt haben, der Mayday ist ja auch bekannt dafür, dass er irgendwie für alle Bedürfnisse die geeignete Maßnahme hat. Es gibt ein großes Chill-Out-Zelt hinten, wo die Leute sich einfach flach hinlegen, wenn sie irgendwie nicht mehr können. Und ansonsten wird hier in zwei Hallen mächtig abgetanzt. Der Veranstalter hat ja den großen Arenasaal quasi getrennt und in eine kleine Halle hat er hineingebaut. Es sind 15 Meter hohe Wände hochgezogen. Es ist total gut abgedichtet, also so sehr, dass tatsächlich in beiden Hallen und auf beiden Dancefloors völlig unabhängiger Sound herrscht. Diese kleine Halle, das ist der Experimental Floor, präsentiert eigentlich eher so unbekannte DJs, also auch Stile, die nicht so massenkompatibel sind, und mehrere Techno-Live-Acts. Und das ist auch nochmal sehr interessant. Und die große Halle, die wird völlig beherrscht von den Resident-DJs, also von denen, ohne die der Mayday einfach gar nicht stattfinden könnte, wie Westbam, Karl Cox oder Marusha. Marusha hat eben schon aufgelegt und jetzt wechseln wir von DJ Dan vom Funky Techno Tribe aus San Francisco. Das ist ein Underground-DJ-Projekt, hat so seine eigene Formel von Funkiness in Techno-Musik reingebracht. Ist einer der großen Geheimtipps von Westbam aus Berlin, höchstpersönlich für diesen Major ausgesucht. Und der, den wir jetzt gleich hören, ganz kurz leider, muss man sagen, den muss niemand aussuchen, denn der ist in der deutschen Techno-Szene einfach, der gehört einfach dazu. Also viel Spaß mit Hartsequenzer. Und zwar Hartsequenzer aus Dresden. Es geht also weiter mit der Mayday-Live-Übertragung aus der Arena in Berlin. Wie gesagt, es bleibt in der Halle. Frauke Niemeyer ab jetzt im Studio. Volker Düspol, ich sag tschüss, gute Nacht. Ihr hört Mayday live on Mars aus der Arena in Berlin. Und dort steht jetzt unsere Reporterin Frauke Niemeyer. Und sie müsste jetzt eigentlich Maruscha neben sich haben. Frauke? Ja, allerdings. Maruscha ist von ihrem riesen DJ-Pult runtergekommen auf die Erde. Sag mal, Maruscha, du bist eben wieder so dermaßen frenetisch gefeiert worden, wie eigentlich jedes Jahr auf Mayday. Das ist ja einfach schon ein Ritual. Bist du schon wieder auf der Erde? Auf jeden Fall. Also ich glaube, ich bin immer auf der Erde. Ich freue mich darüber, wenn die Leute einfach mit mir Spaß haben, weil es ist ja mein Geschmack, den ich auflege. Und wenn die Leute einfach den gleichen Geschmack beweisen in dem Moment, ist es für mich die größte Freude und der größte Respekt, den sie mir geben können. Weil ich respektiere eben all die Leute auch so sehr und für die mache ich das ja. Ich weiß, dass du dein Plattenset immer nachmittags vor Mayday zusammenstellst. Wie lange hast du denn dran gesessen heute? Also heute war es ein bisschen schwieriger, weil wie man auch gehört hat, es waren ja vier verschiedene Richtungen. Ich habe irgendwie mit Elektro angefangen und habe dann weitergemacht mit House, habe dann irgendwie experimentellen Acid gespielt und dann Drum and Bass. Und wenn man sich ein bisschen auskennt mit der Musik, weiß man, das sind tierisch verschiedene Geschwindigkeiten, also musste ich viele Breaks machen. Aber ich wollte es auch nicht unversucht lassen, den Leuten eben so meinen derzeitigen Geschmack zu zeigen. Und eine Stunde ist halt sehr wenig und entweder so oder gar nicht. Und ich habe mich halt für das entschieden und es war ja auch ganz okay. Auf jeden Fall. Du bist ja vom Kreis der Berliner DJs, so wie Westbam, Dick und die anderen, eigentlich diejenige, die am meisten so in der Welt rumreist. Du warst ja sogar zur Love Parade aushäusig, was ich ja sehr dreist fand dieses Jahr. Aber du kommst immer zu Mayday. Ja. Warum? Ist das irgendwie am besten, schmeckt zu Hause oder so? Also ich bin immer sehr, sehr gerne zu Hause auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass die Leute zu Hause immer davon partizipieren, von meinen Reisen, wie auch heute. Weil dadurch, dass ich auf der ganzen Welt auflege, wie von der Mongolei hin bis nach Amerika, Japan, Brasilien, Mexiko, da war ich überall schon dieses Jahr, bringe ich immer wieder Musik mit, die anders ist als die Musik, die man hier eben hört. Und ich glaube, wenn man Lust drauf hat, die Musik weiterzuentwickeln, kann man dadurch eben auch einen großen Horizont bekommen. Und das macht mir eine große Freude. Mir macht sehr viel Spaß, Deutschland zu repräsentieren in den anderen Ländern und eben auch das, was ich eben erfahre und entdecke in den anderen Ländern, wieder mit nach Hause zu bringen. Weil ich bin halt nun mal aus Deutschland und ich fühle mich schon sehr kosmopolitisch, aber ich fühle mich halt da am wohlsten, wo meine Freunde sind und das ist halt in Berlin. So ein bisschen kosmopolitisch sind wir ja heute Abend auch. Wir sind auf jeden Fall nicht nur auf Berlin beschränkt, sondern heute auf dem 11. Mayday sind nicht nur 6.000 Raver, sondern viel mehr Leute an den Radios angeschlossen. Mittlerweile sind alle Sender dabei, die heute Abend mit uns mitgehen. Und darum senden wir Shouts aus Berlin an alle Raver in Hamburg, in Schleswig-Holstein, Köln, im Rheinland, Bremen, in Baden-Baden, Schweizer Alpen, in Bayern und in Ostwestfalen-Lippe. Und es geht weiter mit Richard Barz. Das ist ein DJ aus München, ein ganz extravaganter DJ. Der hat sehr viel Erfolg gehabt mit seinem Projekt. Weißt du, wie das Projekt von DJ Barz heißt? Von wem? Von DJ Barz. Nee. DJ Barz hat ein sehr erfolgreiches Projekt. Kommt einfach jetzt. Ja, es ist wunderbar. Er macht das. Er ist ein ziemlich schräger Typ und er macht es in der Form, dass er zum Beispiel sagt, er macht den minimalistischen Bombasmus-Sound. Also den minimalistischen Bombasmus eigentlich. Also mit dem kleinstmöglichen Aufwand den größtmöglichen Bums. Und den hören wir jetzt. We'll be right back. Fritz. Ihr hört Fritz, die Jugendwelle des Ostdeutschen Rundfunks Brandenburg aus Potsdam bei Berlin. Wir übertragen Mayday live on Mars, live aus der Arena in Berlin-Treptow. Angeschlossen sind Enjoy Radio Hamburg, Radio Bremen 4, 1 live in Köln und das Schweizer Radio DRS 3. Gerade ging das Live-Set von Richard Bartz aus München zu Ende. Deshalb schalten wir ganz schnell vom zweiten Dancefloor wieder rüber zum Mainfloor. Dort steht zurzeit noch Hardsequencer aus Dresden an den Decks. Wir schalten um und ich wünsche euch viel Spaß mit Hardy.